Modul 4, Aufgabe 2a. Person A. Also, als ich jung war, hatte ich ziemlich konkrete Vorstellungen davon, wie mein Leben aussehen sollte. Mit 20 wollte ich heiraten, mit 25 zwei Kinder haben und mit 30 ein eigenes Haus. Auch meine berufliche Laufbahn hatte ich klar vor Augen. Aber im Leben kommt vieles anders, als man denkt. Und trotzdem bin ich glücklich, dass es so ist, wie es ist. Meine große Liebe habe ich erst mit Ende 40 getroffen, und dann war es für Kinder zu spät. Statt einer großen Karriere habe ich mich selbstständig gemacht.